Das italienische und das slowakische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag des leuchtenden Sterns wurden jüngst in Milano und Bratislava gegründet. Die Komitees beschlossen, zum Tag des leuchtenden Sterns bunte politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung des revolutionären Lebens des Genossen Kim Jong-il und seiner unvergänglichen Verdienste bedeutungsvoll zu organisieren. Außerdem wurde kürzlich das französische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag des leuchtenden Sterns gegründet.